Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologische Studiengruppe gaben am 30. Juni eine gemeinsame Erklärung ab und kritisierten darin die USA, die den Testschuss der strategischen ballistischen Rakete der DVJK Fassung 10 als sogenannte Provokation und Drohung bezeichnen und eine internationale Anti-DVJK-Atmosphäre herstellen wollen. Und die britische Songun Politikstudiengesellschaft warf jüngst in einem Internetbeitrag der südkoreanischen Regierung vor, den aufrichtigen Bemühungen der DVJK um die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und den Forderungen der ganzen Nation zuwider, die Anti-DVJK-Kampagne hartnäckiger zu führen.